Deutschlandfunk. Kommentar. Die Situation vieler Flüchtlinge in Deutschland setzt die Politik unter Zugzwang. Seit diesem Samstag ist eine umfassende Reform des Aufenthaltsgesetzes in Kraft. Kurz gesagt bedeutet das, gut integrierte Ausländer dürften davon profitieren. Die andere Seite der Medaille wird jetzt schon ersichtlich. Die Zahl der Abschiebungen ist rapide nach oben geschnellt. Johannes Kulms kommentiert. Für Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist die Sache klar. Mit der Reform des Aufenthaltsgesetzes setze die Regierung an viele tausende Geduldete in Deutschland ein Signal. Und zwar, ihr gehört zu uns. Tatsächlich wird die an diesem Wochenende in Kraft getretene Reform einiges zum Positiven verändern. Das erkennen selbst Flüchtlingsorganisationen an. Wer aus dem Ausland kommt, schon lange in Deutschland ist und bisher nur geduldet wurde, darf sich nun Hoffnung machen auf ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht. Auf mehrere 10.000 Menschen könnte dies zutreffen. Ohne Zweifel eine gute Nachricht, auch wenn dafür Bedingungen erfüllt werden müssen. Voraussetzungen sind unter anderem gute Sprachkenntnisse, aber auch, dass die Personen für den eigenen Lebensunterhalt selber sorgen. Doch dies gilt nur für langfristig Geduldete. Denn die Änderungen beim Aufenthaltsgesetz haben auch eine Kehrseite. Und die ist gar nicht positiv. Vor allem für jene, die aus einem Staat wie dem Kosovo, Albanien oder Montenegro kommen. Sprich, aus jener Region, die hier gerne als Westbalkan bezeichnet wird. Denn dann sind die Aussichten auf ein Aufenthaltsrecht in Deutschland praktisch gleich null. Nach dem neuen Gesetz sollen die betroffenen Personen schneller als bisher abgeschoben werden. Und damit die Abschiebungen noch reibungsloser laufen, wird ein Ausreisegewahrsam geschaffen, wo die Betroffenen für bis zu 4 Tage eingesperrt werden können. Die Reform bringt auf der einen Seite also eine bessere Bleiberechtsregelung für langfristig Geduldete. Auf der anderen Seite bedeuten die Gesetzesänderungen härtere Abschiebungen. Ein ähnlicher politischer Kompromiss lässt sich auch bei anderen Gesetzen oder Gesetzesdiskussionen wiederfinden. Es sei erinnert an das vergangene Jahr, wo einerseits die Residenzpflicht für Flüchtlinge gelockert wurde und der Bundesrat am Ende gleichzeitig zustimmte, Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Armutsflüchtlinge sollen draußen bleiben. Der Effekt dieser Einstufung auf die Zahlen von Asylbewerbern aus diesen Ländern ist umstritten. Politik kommt nun mal nicht ohne Kompromisse aus, ließe sich jetzt einwenden. Bei jedem Gesetz gibt es Gewinner und Verlierer, und so ist das auch in der Flüchtlingspolitik. Aber nein, es ist anders. Denn diese Gesetze zeigen, genauso wie auch die Diskussion der vergangenen Wochen, dass immer stärker zwischen zwei Gruppen unterschieden wird. Auf der einen Seite Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea oder dem Irak, deren Aussichten auf Asyl gut sind, weil ihre Not offensichtlich ist. Auf der anderen Seite eben jene, die aus Südosteuropa hierher kommen, aus den sogenannten Balkanstaaten und deren Aussichten auf Asyl nach deutscher Auslegung gering sind. Hier wird nicht nur das Bild vermittelt, dass sie nicht gewünscht sind, sondern auch, dass sie nicht gebraucht werden. Überlagert wird die Diskussion über die Flüchtlingspolitik von der Debatte über ein Einwanderungsgesetz, die mit der Asylpolitik erstmal gar nichts zu tun hat. Trotzdem wurde in den letzten Tagen immer stärker ein Zusammenhang hergestellt. Vor allem durch den Vorschlag eines möglichen Deals. Hier ein Einwanderungsgesetz, wie es zum Beispiel Grüne und SPD fordern, im Gegenzug die Einstufung weiterer Länder des Balkans als sichere Herkunftsstaaten, wie es die Union gerne möchte. Was sich durch jetzt beschlossene Regelungen wirklich verändert, bleibt abzuwarten. Oft ist es nur ein Klein-Klein. Doch zumindest die Diskussion kommt sehr laut und verzerrt daher und schließt die Menschen aus den Balkanstaaten weitestgehend aus. Dass es langfristig ein grundlegendes Umdenken gibt in der Flüchtlings- und der Einwanderungspolitik, ist höchst fraglich. Dabei wäre genau das zu wünschen, damit zum Beispiel schon sehr bald auch jemand aus Bosnien-Herzegowina oder Montenegro nach Deutschland kommen kann, um hier zumindest ein paar Jahre arbeiten und leben zu können. Und nicht nur einer, sondern viele. Sie hörten einen Kommentar von Johannes Kulms.